seine Liebe weil ihm die Furcht Grenzen gibt. Wo andere auszuschweifen fliegen, wie dies behutsam sich bewegen, weil ihm die ein Herz, das seine